und dem Dreieck Essen-Ost. 3 Kilometer und nochmal 20 Minuten plus. Jetzt rüber zur A57, Krefeld-Köln zwischen Dormagen und dem Kreuz Köln-Nord. 2 Kilometer, 10 Minuten plus. Die 57 in der Gegenrichtung, also Köln-Krefeld zwischen Bickendorf und dem Kreuz Köln-Nord. 3 Kilometer, 20 Minuten dazu. Dahinter nochmal zwischen Bovard und Krefeld-Oprum. 4 Kilometer und 20 Minuten plus. Und zum Schluss noch die 59 Düsseldorf-Köln zwischen Leverkusen-Rheindorf und dem Kreuz Leverkusen-West. 3 Kilometer, 10 Minuten plus. Und Achtung, Freunde, es wird immer noch geblitzt auf der A44 Gladbach Richtung Düsseldorf im Kreuz Meerbusch. Da dürfen Sie 100 fahren. Kommen Sie gut an. Radio Neandertal am Nachmittag. Sehr, sehr witzig, finde ich. Jeder 8. Mann hat die geheimnisvolle Macht aus Star Wars schon mal ganz heimlich ausprobiert. Ist jetzt bei einer aktuellen Umfrage rausgekommen. Und da reden wir natürlich gleich nochmal ganz ausführlich drüber, liebe Männer. Ne? In 10 Minuten hier bei Radio Neandertal. Ich bin die Fischer Michi. Schönen Freitag. Your fingerprints on my skin. Ever since the day you let me in, I feel your vibes, they are circling. You cut so deep, cut so deep. Who needs love leaning to one side? We're free falling in the jungle lights. You have it all, got me on standby. You cut so deep, cut so deep. 'Cause I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. You made me a believer, and now I'm shouting from the rooftop, baby. Tell me, will you come and see me? I'm shouting from the rooftop, baby. Come pick me up, come pick me up. Are you just a lover or my twin soul? Fire the shots and I need to know. I'm shouting from the rooftop, baby. Come pick me up, come pick me up. So my heart was so tight and numb. It got so sick, too much went wrong. You had that match and you let it strike. You cut so deep, cut so deep. Got your darts hitting my bullseye. Watching hope doing overtime. Keep me hanging all through the night. You cut so deep, cut so deep. Hey, I thought that the trust had gone. Didn't see this coming along. Morgen kommt der Dreck endlich runter vom Auto und das auch noch für lau. Wir von Radio Neandertal schenken Ihnen nämlich eine Autowäsche bei der Wascharena in Velbert. Da bekommt morgen jeder 10. Kunde eine richtig geile Autowäsche für umsonst. Für alle anderen gibt es natürlich Rabatte. Was zu essen und was zu trinken können Sie da auch kaufen. Und noch mehr Infos bekommen alle, die lesen können, auf radioneandertal.de. We'll be right back. 5 Minuten 33, Knockin' on Heaven's Door von Guns N' Roses, hier bei Radio Neandertal für Sie. Und heute ist ja Star Wars Tag, weiß ich. Der 4. Mai auf Englisch fast so anhört wie der berühmte Star Wars Satz. May the Force be with you. So, hätten wir das auch mal wieder geklärt, ne? Alle Jahre wieder. Und jetzt ist eine aktuelle Umfrage rausgekommen, in der steht, dass sehr viele Menschen und vor allem Männer die geheimnisvolle Macht schon mal heimlich ausprobiert haben. Ronny Thorau aus der Radio Neandertal-Redaktion, du auch? Nein, habe ich nicht, ganz ehrlich. Ich spreche nur manchmal wie Yoda, der Jedi-Meister, der die Star-Wars-Macht auch immer noch am besten erklären kann. Ihre Energie umgibt uns. Zwischen dir, mir, dem Baum, dem Felsen dort, allgegenwärtig, ja. Das klingt einfach so schön, das fänden viele toll, wenn das wirklich wahr wäre. Und man mit der Macht zum Beispiel Gegenstände hochheben kann. Jeder 8. Mann hat das laut der Umfrage schon ausprobiert, aber nur jede 20. Frau. Geklappt hat's aber wohl nicht, wobei Yoda ja sagen würde, du hast eben nicht fest genug dran geglaubt. Das glaube ich einfach nicht. Warum versagst du? Jeder 8. Mann hat die geheimnisvolle Macht aus Star Wars schon mal heimlich ausprobiert, geklappt hat's nicht. Und gehört haben sie es hier bei Radio Neandertal. Said that we would always be

come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on, Fire. Let's do this gangsta. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux, ton love, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux, funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux. Hallo bei Radio Neandertal, es ist Freitagnachmittag, 17:30 und Sascha Fassbender ist hier mit den Nachrichten. Guten Tag. Radio Neandertal, die Nachrichten in 100 Sekunden. Deutschland könnte seine Klimaziele erreichen, zumindest wenn die schmutzigsten Kohlekraftwerke in den nächsten 2 Jahren abgeschaltet werden. Das hat die Umweltorganisation BUND ausgerechnet. Im Gegenzug müssten aber erneuerbare Energien wie Windräder oder Solaranlagen schneller ausgebaut werden, heißt es. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die Bundeswehr umbauen, hin zu mehr Landesverteidigung. Dieser Plan muss nach Ansicht der Grünen dem Bundestag erst vorgelegt werden, denn die Bundeswehr sei eine Parlamentsarmee, sagt Fraktionschef Anton Hofreiter. Deshalb müsse ein Strategiewechsel im Parlament diskutiert werden. Und wir bleiben beim Thema Waffen. Eine Auftragsflut im ersten Quartal bestärkt den Düsseldorfer Autozulieferer und Waffenkonzern Rheinmetall in seinen Wachstumsplänen für das laufende Jahr. Die Waffensparte habe ihren Auftragseingang mehr als verdoppelt, heißt es von Rheinmetall. Anna Tiffert berichtet. Damit sei das Bestellvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konzernweit um 40% auf fast 1,6 Millionen Euro gestiegen. Diese Meldung dürfte den Organisatoren einer Demo gegen Rheinmetall morgen in Düsseldorf in die Hände spielen. Für morgen ist eine Demo unter dem Motto Rüstungsexporte stoppen, Rheinmetall entwaffnen geplant. Autofahrer müssen sich deswegen ab 11.30 Uhr auf Behinderungen einstellen. Die Demo startet am DGB-Haus auf der Friedrich-Ebert-Straße. Nach dem Tod eines 23-jährigen Mannes heute früh auf der A3 bei Duisburg dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Gegen 16:30 waren erste Notrufe eingegangen. Ein Mann lief auf der Fahrbahn der A3. Wenige Minuten später meldeten Autofahrer, es habe eine oder mehrere Kollisionen gegeben. Als die Einsatzkräfte gut 10 Minuten nach den ersten Anrufen eintrafen, war der 23-Jährige bereits tot. Er war nach Angaben der Polizei von mindestens 2 Autos erfasst worden. Die A3 war heute Morgen für mehrere Stunden gesperrt. Warum der 23-Jährige auf die Autobahn lief, ist noch unklar. Und das waren die Nachrichten mit Sascha Fassbender. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Heute bleibt es trocken und danach wird das Wetter immer besser. Morgen viel Sonne, Höchstwerte um 23 Grad und am Sonntag sogar bis 27 Grad. Im Moment 18 Grad in Wülfrath am Zeittunnel und 20 sind es in Monheim. Radio Neandertal, Stau-Update. Mit dem schnellsten Verkehrsservice Freitagnachmittag, es ist noch einiges los. Die A3 Oberhausen-Köln zwischen dem Kreuzhilden und Leverkusen-Opladen ein Unfall, 10 Kilometer Stau. Oder brauchen Sie eine halbe Stunde länger? Dann die A3 Frankfurt-Oberhausen zwischen dem Dreikolmer und Leverkusen-Zentrum. Ein Unfall, 8 Kilometer, eine halbe Stunde plus. Dahinter nochmal zwischen Duisburg-Wedau und dem Kreuz Oberhausen, 12 Kilometer und nochmal eine halbe Stunde plus. Jetzt die 46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen Wichlinghausen und Katernberg, 6 Kilometer, 20 Minuten plus. Die 46 Heinsberg-Wuppertal zwischen Neuss-Üdesheim und dem Dreieck Düsseldorf-Süd, 4 Kilometer, 10 Minuten plus. Wenn Sie da weiterfahren, nochmal zwischen West und Kronenberg 3 Kilometer, 10 Minuten plus. Jetzt die 52 Düsseldorf Richtung Gladbach zwischen Schiefbahn und Mönchengladbach Nord 7 Kilometer, 20 Minuten plus. Die 52 Düsseldorf Essen zwischen Tiefenbruch und Breitscheid 4 Kilometer, 20 Minuten plus. Dahinter nochmal zwischen Essen Süd und dem Dreieck Essen Ost 2 Kilometer, 20 Minuten plus. Die 57 Köln Krefeld zwischen Bovard und Krefeld Oppum 4 Kilometer, eine Viertelstunde dazu. Und zum Schluss noch die 59 Düsseldorf-Köln zwischen Leverkusen-Rheindorf und dem Kreuz Leverkusen-West 2 Kilometer. Und es wird immer noch geblitzt auf der A44 Gladbach Richtung Düsseldorf im Kreuz Meerbusch. Da dürfen Sie 100 fahren. Kommen Sie gut ans Ziel. Radio Neandertal am Nachmittag. Ich bin Michaela Fischer. Hallo. We were on fire. I set your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friendly. My love, my drug, we're messed up. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. Drama, my love. ist Radio Neandertal. Wir haben die volle Musikvielfalt. Hier im besten Mix und in unseren Webradios. Dein Love-Radio. Dein Lounge-Radio. Dein Deutschpop-Radio. Mehr Musik, mehr Auswahl. Jetzt auf radioneandertal.de und in der App. Autofrühling bei Gottfried Schulz. Viele frische Neuwagenangebote für Volkswagen, Audi, Skoda und Seat-Modelle. Und bis zu 10.000 Euro Umweltprämie beim Kauf eines Diesel-Neuwagens, wenn Sie Ihren alten Diesel mit Schadstoffklasse Euro 1 bis 4 bei uns abgeben. Autofrühling bei Gottfried Schulz in Mettmann, Erkrath und Velbert. Wir sind Auto Gottfried Schulz. Noch vor dem Einsteigen informiert sein, ob es auf Ihrer Strecke zu Staus kommt. Jederzeit informieren unter radioneandertal.de. Übrigens, alle Diesel-Neuwagen haben eine City-Einfahrgarantie. Alle Infos auf gottfriedschulz.de/City-Einfahrgarantie. Wir sind Auto Gottfried Schulz. Ob am Neanderlandsteig oder am Panoramaradweg, wir spielen Ihren Lieblingsmix. Radio Neandertal. Freitag und Sie hören Radio Neandertal. Live aus dem Comedy Camp. Heute Bademeister Schalupke. Im heißen Sommertag, alle fünf Minuten kommen sie an. Weißt, ich sitze in meinem Kabuff, kommt da so ein Alpha-Kevin. Ne? Chef, mach 10er.